Raskolnikow war es klar, dass Sonja mit ihrem Charakter und ihrer noch so bescheidenen Bildung in keinem Fall in dieser Lage bleiben durfte. Dennoch blieb es für ihn eine Frage: Wieso hatte sie es so lange, zu lange schon, in dieser Lage aushalten können, ohne den Verstand zu verlieren, wenn sie schon nicht die Kraft aufgebracht hatte, sich ins Wasser zu stürzen? Gewiss, er begriff, dass Sonjas Lage eine zufällige Erscheinung in der Gesellschaft war, wenn auch leider bei weitem kein einmaliger Fall und keine Ausnahme. Aber gerade diese Zufälligkeit, ihre in gewissem Sinne geistige Entwicklung und ihr ganzes vorheriges Leben hätten sie doch, so sollte man meinen, schon beim ersten Schritt auf diesem verabscheuungswürdigen Weg in den Tod treiben müssen. Was also hatte sie gestützt, sie aufrecht gehalten? Doch nicht die Unzucht. Diese ganze Schmach hatte sie doch augenscheinlich nur mechanisch berührt. Die wirkliche Unzucht war noch mit keinem Tropfen in ihr Herz eingedrungen. Das sah er mit eigenen Augen, wie sie so deutlich vor ihm stand. »Sie hat drei Wege vor sich«, dachte er. »Entweder sich in den Kanal zu stürzen, ins Irrenhaus zu kommen oder zu guter Letzt die wirkliche Unzucht, die den Verstand betäubt und das Herz versteinert.« Der letzte Gedanke war ihm der widerlichste. Aber er war Skeptiker, er war jung, dachte abstrakt und somit grausam, und darum konnte er auch nichts anderes glauben, als dass der letzte Weg, das heißt die Unzucht, am wahrscheinlichsten sei. »Aber ist denn das auch wahr?« rief er innerlich aus. »Wird sich denn auch dieses Geschöpf, das sich die Reinheit des Geistes noch bewahrt hat, schließlich bewusst in diese abscheuliche, stinkende Grube hinabziehen lassen? Ist es möglich, dass dieses Hinabgleiten schon begonnen hat? Und ist es möglich, dass sie es nur deshalb bis jetzt hat aushalten können, weil das Laster ihr schon nicht mehr so widerlich erscheint? Nein, nein, nein, das ist nicht möglich«, rief er bei sich aus, wie es vorhin Sonja getan hatte. »Nein, vor dem Sprung ins Wasser hat sie bis jetzt der Gedanke an die Sünde zurückgehalten und an jene zu Hause. Wenn sie den Verstand bis jetzt noch nicht verloren hat, dann...« »Aber wer sagt denn, dass sie den Verstand noch nicht verloren hat? Ist sie denn bei gesunder Vernunft? Kann man denn bei gesunder Vernunft so denken wie sie? Kann man denn über dem Abgrund so dasitzen, unmittelbar über der stinkenden Grube, in die es sie schon hineinzieht, und mit den Händen abwinken und sich die Ohren zuhalten, wenn man ihr von der Gefahr spricht? Was denkt sie sich denn? Oder erwartet sie gar ein Wunder? Ja, sicher, das wird es sein. Sind denn das nicht alles Anzeichen von Geistesstörung?«